Schritt B, Übung 21. Wann bringst du den Wagen in die Werkstatt? Ab wann wollen Sie die Wohnung mieten? Würden Sie mir bitte das Wasser geben? Das ist ein Bild von Barbaras Bruder. Warum willst du nach Berlin fahren? Wie viele Buchstaben hat das Wort?